Alex, Alex, heiß wie eine Magma-Kammer, zu straffer Nukamateur. Kamera an, Zoom ran an den Supersizer. Digga, Undercover Bullets in mein Kugelschreiber. Rap ist eine Hure kleiner und es ist super einfach. Zeitfenster schließt sich, Junge, du bist gut gealtert. Ich nehm mein Zug vom Treiblatt, Hamburg wird zugekleistert. Tupac ist alive, wenn ich in die Bude reinplatze. Digga, sag nicht so, Caprio, Dach nach hinten. Lass den Bass ballern, Digga, lass die Kasse klingeln. Krasse Stimme, das ist mein Image, 187, Top Rot, Hamburgs Russell Simmons. Ich hab gespürtes und ich nehme Drogen. Jeden Tag schwarz-weiß Regenbogen, weil ich in der Gegend wohne, wo sie die mit Schlägen drohen. Hab ich die Pädagogen, Hurensohn am Telefon. Mayday, Mayday, tag, tag, tag, Digga, tag, tag, tag, stopp ich dein Snapback, back. Sag mir, wo hast du's versteckt, mach kein Hackback jetzt, denn das geht. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday, tag, tag, tag. Hast du keine 15 Euro, ist dein Snapback weg. Sag mir, wo hast du's versteckt, mach kein Hackback jetzt, denn das geht. Mayday, Mayday, tag, tag, tag, tag, tag, tag. Wer sucht hier Streit? Bernackel fight. Deine beiden Schwestern haben sich mein Sperma geteilt. Die lernen noch die zwei. Allzeit bereit, wenn ich komm, gehen sie steil und schreien. Ai, ai, ai, Sampler 3, testen was geht. Die Box ist aus Blech und der Rap aus Granit. Ich ändere mich nicht. Für niemand und nix, Packs voller Gift, beste Musik. Freshes, Weed, yeah. Maxwell, flieg, treff mich auf dem Kiez wie der Action. Tschüss, exzessiv, Topstar wie Drogba. Fläschchen, Sprit, Moskauer Wodka. Er ist der Beste da draußen, will nur auf Festivals saufen und seine Texte verkaufen. Er ist ein Nigga aus dem letzten Jahrtausend, hält die Geschäfte am Laufen, dazwischen Sex und nach außen. Mayday, Mayday, tag, tag, tag, Digga, tag, tag, tag, stopp ich dein Snapback, back. Sag mir, wo hast du's versteckt, mach kein Hackback jetzt, denn das geht. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday, tag, tag, tag. Hast du keine 15 Euro, ist dein Snapback weg. Sag mir, wo hast du's versteckt, mach kein Hackback jetzt, denn das geht. Mayday, Mayday, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag,